DNS-Routing, Internetprovider und Co. Problembeschreibung. Um Informationen übers Internet zu routen, sind sogenannte Routing-Tabellen notwendig. In diesen Tabellen werden DNS-Informationen ähnlich wie Adressen in einem Telefonbuch gespeichert. Immer wieder hört man von DNS-Hacks, bei denen Angreifer die Informationen in einer Tabelle verändern. Auf diese Weise locken sie ahnungslose Webseitenbesucher anstatt auf die eigentlich gewünschte Seite, auf eine Scam-Seite. Dort werden den Besuchern Kreditkartendaten oder Passwörter gestohlen, welche diese ahnungslos auf der vermeintlich sicheren Seite eingegeben haben. Mit dieser Methode werden regelmäßig Bankenwebsites, Kreditkartenseiten, Social-Media-Seiten oder andere Finanzplattformen gehackt und Nutzer erleiden einen Millionenschaden. Wenn du hierzu ein paar weitere Informationen willst, dann such mal nach Julian Hosp DNS-Hacks. Die Lösungserklärung. Die Lösung, um diese Routing-Tabellen transparenter zu gestalten und Hacks so gut es geht zu vermeiden, wäre die Abbildung der Information auf einer Blockchain. Der Anwendungsbereich hierfür wäre sogar optimal, da jede Veränderung der Tabellen nachvollziehbar gestaltet werden kann. Jeder Knotenpunkt im Internet kann auf diese Weise jederzeit vertrauenslos nachprüfen, ob er die richtigen DNS-Adresseinstellungen gespeichert hat oder nicht. Herausforderungen. Auch wenn eine Blockchain hierfür eine geniale Lösung wäre, so lässt sich dies in der Praxis doch nicht ganz so einfach umsetzen. Denn die DNS-Routing-Tabellen sind ein sehr eingefahrenes System. Man müsste hier wirklich tiefgreifende Strukturen des Internets verändern, was natürlich nicht einfach über Nacht geschieht. Viele der auf DNS aufbauenden Services müssten dann ebenfalls angepasst werden, was das Ganze nur noch mehr erschwert. Alternativmöglichkeiten. Alternativlösungen zu einer dezentralen Lösung gibt es zum Beispiel mit SSL-Zertifikaten nur bedingt. So bleibt die Frage bestehen, ob man sich mit der aktuellen Lösung zufrieden gibt oder nicht. Praxisbeispiele. Nichtsdestotrotz könnten zumindest erste Tests mit einer Blockchain durchgeführt werden. Jemand, der in diesem Bereich eine Lösung dezentral anbieten will, braucht auf jeden Fall viel Erfahrung im Bereich der Internet-Routing-Protokolle und Kryptographie. Auf Ethereum gibt es zum Beispiel den Ethereum Naming Service, ENS, welcher Adressdaten dezentral abspeichern kann. Dies ist derzeit noch eher ein Proof of Concept, könnte aber ohne weiteres auf generelle Konzepte ausgeweitet werden.